Franken ist nicht nur Weinland und Barockregion, sondern seit Jahrzehnten auch ein erstaunlich produktives Zentrum für neue Musik. Nürnberg, Würzburg oder Erlangen. Hier entstanden Ensembles, Festivals und Komponistennetzwerke, die weit über Bayern hinauswirken. Zum Auftakt hören wir ein Werk von Klaus Ospald, das mit ungewöhnlichen Klangfarben spielt. Epilog. Hier kombiniert Ospal ein Orchester mit eher seltenen Soloinstrumenten, zwei Harfen, Akkordeon und Cimbalom. Thank you. Epilog von Klaus Ospalt, eine Aufnahme mit Solistinnen und Solisten und der Philharmonie Südwestfalen unter Olivier Tardy. Die Suche nach Klangräumen ist auch Thema des nächsten Stücks, allerdings im kleineren Maßstab. Der Nürnberger Komponist Werner Haider, Jahrgang 1930, gehört zu den wichtigsten Persönlichkeiten der fränkischen neuen Musikszene. Hier ist sein Werk Klang, Raum, Klang für 9 Instrumentalisten. Thank you. Klang, Raum, Klang für Instrumentalisten von Werner Haider. Musik, die den Raum selbst zum Mitspieler macht. Jetzt zu einer Musik, die Naturvorstellungen aufgreift in einer Mischung aus Instrumentalspiel und Elektronik. Der Komponist Gerald Eckert, geboren 1960 in Nürnberg, arbeitet häufig mit elektroakustischen Erweiterungen und ungewöhnlichen Klangräumen. Hier ist sein Stück Kisalpa für Instrumentalensemble und Elektronik. Kisalpa von Gerald Eckert für Instrumentalensemble und Elektronik. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Reflexion K. Die nächste Komponistin gehört bereits zu einer deutlich jüngeren Generation. Katrin Klose, Jahrgang 1990, arbeitet viel mit Klangfarben und langsamen Entwicklungen, fast wie Malerei mit Tönen. Ihr Stück trägt entsprechend einen sehr bildhaften Titel: Farbwolken. Hier ist das Ensemble Der gelbe Klang unter Armando Merino. Thank you. Thank you. Farbwolken von Katrin Klose mit dem Ensemble Der gelbe Klang unter Armando Merino. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Solche poetischen Bilder von Wolken tauchen auch im nächsten Werk auf, allerdings in Verbindung mit mittelalterlicher Mystik. Der fränkische Komponist Walter Zimmermann, geboren 1949 in Schwabach, gehört zu den international bekanntesten Vertretern der deutschen Gegenwartsmusik. In seinem Stück Wolkenorte verbindet er Harfenklänge mit Texten des Mystikers Meister Eckhart. Wir hören die Harfenistin Franziska Huhn auch singend. Die Thank you. Wolkenorte von Walter Zimmermann. Für Harfe und Stimme nach Texten von Meister Eckhart. Eine Aufnahme mit Franziska Huhn, die inzwischen in den USA lebt. Zum Abschluss unserer heutigen Klangreise im Concerto Bavarese hören wir noch ein Stück der slowakischen Komponistin Viera Janáčeková, die 2023 verstorben ist. Sie hat lange in Deutschland gelebt, war eng mit der mitteleuropäischen Neue Musikszene verbunden. Hier ist ihr Werk Dotyk, Berührung, eine konzentrierte Studie für Streichorchester. Wir hören die Kremerata Baltica unter Roman Kaufmann. Dotyk, Berührung von Věra Janáčková, gespielt von der Kremerata Baltica unter Roman Kaufmann.